Ich. Ich. Ich. So. Ich bastel was. Basteln macht so viel Spaß. Ich könnte ständig basteln gehen. Basteln ist wunderschön. Ich kleb ich mal. Was ist egal? Ich nehm was auf. Das ist fatal. Herzlich willkommen hier im Bastelstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 213, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Tatsächlich habe ich ein Projekt am Start und das hat eine Deadline, irgendwann im März. Bis dahin sollte es fertiggestellt sein, sofern ich nicht leerhändig zu einem Jubiläum aufschlagen möchte. Und jetzt bastel ich dran rum, wie früher so an Schiffs- oder Flugzeugmodellen. Ich erinnere mich noch gut. Teile bemalen, rausbrechen und zusammenkleben, Teile rausbrechen, zusammenkleben und feststellen, dass es besser gewesen wäre, sie vorher zu bemalen. Zumal der Pinsel scheiße war und Haare in der Lackierung hinterließ und meist die korrekte Farbe fehlte, weshalb ich eine andere nahm, weshalb das Modell am Ende dem Original nicht unbedingt ähnelte, zumal ich diese beigelegten Aufkleber nie aufklebte. Aber die Welt hat sich weitergedreht, Jahre gingen ins Land, das Equipment verbesserte sich und Tim Taylor verblasste als Heimwerker-King in meinem Schatten. Nichtsdestotrotz nützt es wenig, dass die Airbrush keine Haare auf dem Modell hinterlässt, wenn der 3D-Drucker die Stützkonstruktion versemmelt und Details des Werks wie Haare auf einer Warze ausfransen. Da muss man dann doch wieder mit Spachtelmasse nacharbeiten, wie in den Rostlöchern des ersten Autos, nur kleiner und feiner. Dumm nur, dass mit den Jahren die Augen schlechter wurden. Da nützen feinmotorische Fähigkeiten wenig und momentan fehlt eine Lupenleuchte und ein Platz zum Basteln, denn die Werkstatt ist seit einiger Zeit eher unaufgeräumt, sprich derzeit dahingehend unbenutzbar. Ich werde wohl aufräumen müssen, doch gibt's da nicht schon diesen Aufräumen-Podcast? Egal, es soll ja auch nicht zur Gewohnheit werden. Einfach öfter mal was wegwerfen, aber dieser auf schlechten Zeiten gründende anerzogene Gedanke, etwas ja nochmal irgendwann brauchen zu können, steht gern und oft im Weg. Zumal die Restmülltonne schnell voll ist und man eigentlich Besseres zu tun hätte, was aus obigen Gründen aber nicht geht, weshalb sich die Katze in den Schwanz beißt. Na, wenigstens dazu ist eine Katze gut. Stellt sich immer noch die Frage nach einer brauchbaren, langlebigen Lupenleuchte. Mit Günstigprodukten sind meine Erfahrungen eher meh, aber geeignete Varianten aus Deutschland haben nicht nur ein gewagtes Preisniveau, sondern zudem noch längere Lieferzeiten. Da beträgt die Mehrwertsteuer mehr als der Endpreis des preiswerten Produkts. Da ist es aber fraglich, ob es seinen Preis tatsächlich wert ist. Also bei dem preiswerten Produkt. Und nun weiß ich auch nicht, wenngleich diverse Testportale die Gunstmodelle teils über den Klee loben und sogar das mittlere Preissegment vorstellen. Andererseits, was soll an einer LED-Lupenleuchte kaputt gehen? Das Netzteil möglicherweise. Oder das Vorschaltelement der LEDs, aber wenn das Ding 5 Jahre hält, kauft man halt alle 5 Jahre eine neue und hat dann nach 15 bis 20 Jahren nicht mehr ausgegeben als einmalig für das hochpreisige Markenprodukt. So habe ich mich mal im mittleren Preissegment umgesehen. Vergrößerung 5 Dioptrien gleich 2¼-fach Tischklemme, dimmbare Beleuchtung und einen Arm, mit dem man sich nicht die Finger klemmt. Oh wow, da gibt's was und sehr zu meiner Freude mit externem Netzteil und austauschbarer Glaslinse, wenngleich nicht mit dimmbarer Beleuchtung. Ich hab's mir mal geklickt. Jetzt müsste ich nur noch aufräumen. Doch hört selbst. Keller, Keller, Keller, Keller, Keller. Keller. Geräusche gibt, das ist der Wahnsinn. Und kühl ist es. Und unaufgeräumt. Das ist eine Katastrophe. Das sieht hier aus. Das glaubt kein Mensch. Echt. Dieses Aufräumen. Ich muss mal öfter aufräumen. Aber ja, es gab 1000 Gründe, warum ich nicht dazu gekommen bin. Und jetzt ist das so. Eine Heißluftpistole. Die könnte eigentlich im Schrank. Wenn man das Kabel zusammengefriemelt hat, wird das auch passen. So, nehmen wir das doch mal. Geht schon los. hört sich auch geil an, ne? Das ist ein super Geräusch, ne? Wisst ihr, was das ist? Ihr dürft raten. Ratet. Was ist es für ein Geräusch? Okay, mutmaßlich kommt ihr nicht drauf. Ich habe von einem kleinen alten Puki-Fahrrad ein Kettenschutzblech. Und dieses Kettenschutzblech liegt auf einem Oberschrank einer alten Küche, wo ich so Krempel drin habe. Und damit auch auf der oberen Kante der Tür. Und wenn ich jetzt den Schrank aufmache, dann quietscht dieses Plastikteil vibrierend über die Türkante. Ja, und dann macht das dieses Geräusch. Das ist der Knaller, oder? Hättet ihr das gedacht? Wahnsinn. Lustige Geräusche mit TJ im Keller. Ich kann mich hier nicht drehen und nicht wenden. Das ist eine Katastrophe. Nichtsdestotrotz muss ja was passieren. Was haben wir denn hier? Ein Schlauch. Druckluftschlauch. Und was haben wir hier noch? Ein Faden für einen Freischneider. Den tun wir mal woanders hin. Den kann ja keiner brauchen. Dann habe ich hier noch eine defekte Kaffeemaschine. Lohnt sich auch nicht mehr. Wer will denn heutzutage noch eine Kaffeemaschine reparieren? Das ist doch totaler Quatsch. Das braucht doch kein Mensch. Kauft man sich eine neue. Vor allen Dingen, wie die aussieht, macht das eh alles keinen Sinn. Und dann sind ja in so Kellern immer diese Ecken, wo Dinge stehen, wo man eigentlich selten ran muss. Zum Beispiel der Wasserfilter. Aber den muss man ab und zu mal rückspülen. Das mache ich jetzt einfach mal. Auch ein lustiges Geräusch. Wird euch vielleicht auch gefallen. So hört sich das an. Machen wir dann gleich nochmal, weil besser ist. Da kommt dann eine Menge Dreck raus. Aber ihr hört, ich mache Dinge, wichtige Dinge. Man muss ja ab und zu mal was machen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Dreck in der Ecke. Da müsste ich mal eben saugen. Das ist jetzt ein Geräusch, das wollt ihr wahrscheinlich nicht so hören. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So. Denn jetzt kann ich der Gerät, kleiner Kompressor, mal da in die Ecke fahren, wo er auch hingehört. Ja. Also, ernsthaft, aber dazu muss ich erst noch ein paar andere Sachen wegstellen, weil ich habe ja keinen Platz. Schlimm sowas, wenn man keinen Platz hat. Überlehnt was rum. Ja, ich habe das hier echt schleifen lassen, das ist nicht gut. So, den mal dahin. Könnte ich auch mal oberflächlich putzen, aber dann habe ich hier noch ein anderes Gerät. Das werde ich jetzt nicht näher spezifizieren. Das wird man dann da auch hin. Direkt etwas mehr Platz. Was ist das? Eine Verpackung von einem Wellness-Duschkopf. 50% mehr Wasserdruck bei 3. Das ist auch Blödsinn. Aber was weiß denn ich? Die Anleitung nehme ich mal raus. Weil die Verpackung braucht doch keine Sau mehr. Kriegst du nur so einen Scheiß hier immer in die Hütte und keiner weiß warum. So, und dann ist hier noch eine Verpackung vom Schlauch mit irgendwelchen Teilchen, Reduzierstücken oder so. Die hebe ich mir mal auf. Wer weiß, wofür man die noch brauchen kann, ne? Upsi. Dieses innervierende Geräusch im Hintergrund ist übrigens eine Kühltruhe. Die kann ich jetzt leider nicht ausschalten. Die werdet ihr jetzt im Hintergrund haben. Das nützt jetzt leider nix. So. Na gut, sind wir schon wieder ein Stück weiter. Dann habe ich hier eine Latte. Die muss ja auch nicht rumstehen. Die kann ja ins Regal. Dann geht's weiter. Hier habe ich noch einen Handtuchhalter von der alten Dame. Das ist ein Metallrohr, verchromt. Kriegt man das auseinander? Weil die Haltestücke brauche ich ja vielleicht nicht, aber sieht so aus, als könnte man das auseinander. Ja, ist doch gut. Dann habe ich hier einmal den Halter. Weil, wir dürfen ja eins nicht vergessen, ne? Ich meine, das ist jetzt hier so ein Zeug und jeder denkt so, oh, hier Müll, brauchst du nicht, kannst du wegtun und so. Aber ich sag ja immer, it's not trash, it's a geocache. Ne? Wer weiß, wofür man das noch brauchen kann. Hier diese schweren Halteteile, dann dieses schöne Rohr. Das Rohr kann zu den anderen Rohren. Also, es ist ja nicht so, als muss man immer direkt alles wegwerfen. Meine Holde sieht das wahrscheinlich anders. Aber wenn es weggeräumt ist, sieht sie es ja nicht. Und dann kann man das noch brauchen. Ich empfinde das noch als verwendbar. Ich tue es mal in den Geocaching-Schrank. Wer weiß, da kann man ja dann auch noch was mit anfangen. Möglicherweise geht die Schublade jetzt noch zu. Ja, toll. Sind wir schon wieder ein Stück weiter. Ballongas Party. Das ist eine Flasche, da kann man diese Plasteballons aufblasen, damit die auch wirklich schweben. So, und hier ist auch die Bedienung von dem Rückspülding. Sie habe ich gemacht. So einfach ist es. Einmal rückgespült, immer rückgespült. Ich habe irgendwann mal hier, das ist so ein alter Feuerlöscher. Jetzt werdet ihr euch überlegen, was macht der mit dem alten Feuerlöscher? Ich habe den zu einem Reifendruckprüfer umgebaut. Jetzt ist der alte Feuerlöscher da und den kann ich mit Druckluft befüllen. Dann kann ich damit raus zum Auto gehen, weil den Kompressor kriege ich ja schlecht zum Auto. Und mit einem langen Schlauch immer durch die Gegend frickeln will ich auch nicht. Also ist das schon eine praktische Geschichte. Das ist ja schon schön, dass ich mich hier in der Werkstatt zumindest wieder ein bisschen bewegen kann. Das hat was. Das war vorher so einfach nicht möglich, aber trotzdem ist da noch eine gewisse Bewegungseinschränkung. Dadurch, dass hier immer noch eine Menge Kram im Weg steht, das muss ich noch irgendwie wegräumen. Dann ist hier noch der alte Duschschlauch und die alte Brause. Ich habe jetzt zwei alte Brausen. Die ist total verkalkt, die ist nicht mehr schön. Jetzt ist da dieser Duschschlauch, der ist eigentlich auch nicht mehr schön. Dazu kann man den nicht mehr verwenden, aber Geocache, ne? Wie immer. It's not trash, it's a Geocache. Und gut, der Duschschlauch ist nicht kaputt. Also zur Not, wenn mal ein Duschschlauch kaputt geht, kann man den ja übergangsweise verwenden. Das kannst du natürlich den Leuten immer nur schlecht klar machen, dass der vielleicht noch für Notfall verwendbar ist, ne? Weil es halt für Notfall. Wann tritt dieser Notfall denn mal ein? Dann kannst du ja sofort in den Baumarkt fahren und dann kannst du ja dann sofort einen neuen kaufen. Und ja, aber garantiert, wenn ich duschen möchte, ist der Baumarkt zu und dann kann ich einen Scheiß. Ist ja immer wieder dasselbe. Deswegen wichtig, einen Notfallschlauch im Haus zu haben. Überhaupt einen Wasserspiralschlauch kann man ja immer mal brauchen. Nur, dass dieser Tisch, wo ich die Lampe festmachen möchte, so. Ja, aber da kommen wir später zu, denn noch komme ich mit der Lampe ja gar nicht da dran. So. Das hier. Eine Werkzeugkiste. Die hatte ich neulich mal mit, wegen der Holden, zum Sohn. Und da die andere. Das ist kompliziert. Eine Pumpe. Die kommt demnächst auch woanders hin, aber jetzt muss ich die erstmal irgendwo zwischenparken. Die Pumpe. Meine alte Pumpe ist ja verstorben. Also die Pumpe, mit der ich früher schon mal Fässer ausgepumpt habe oder unseren, ich nenne es mal liebevoll Brunnen. Dann habe ich mir eine neue gekauft, aber die habe ich noch nicht ausprobiert. Geht auch schlecht, weil ich müsste den Brunnen erstmal freischneiden. Das ist nämlich das Problem, der ist jetzt so mit Efeu zugewachsen, da kommt man nicht hin. Auch wieder so ein Ding. Also ich habe hier eine ganze Menge Baustellen und die muss ich auch mal dieses Jahr mit und mit gefixt kriegen, aber im Moment ist alles ein bisschen schwierig. Zeitgründe, obwohl das ja auch wieder nur so eine Ausrede ist, weil eigentlich hat man ja kein Zeitproblem, sondern im Endeffekt ist es ja nur ein Zeitmanagement-Problem, so will ich es mal nennen. Denn fällt denn hier schon wieder runter? Ach, scheiße. irgendwann erschlägt mich hier auch mal Holz im Regal oder so. Nein, ein Zeitmanagementsystem, weil man einfach Zeit für Dinge verwendet, die einem im Moment dann wichtiger erscheinen. Wie zum Beispiel ein Podcast oder so. Oder Musik oder irgendein Geschenk für ein Jubiläum. Naja, das läuft ja dann auch sonst weg. Und das ist dann das Problem. Und die wichtigen Sachen, die macht man dann nicht. Alles nicht so einfach. So, ich sehe wieder Licht. Das ist ja schon mal was. Die Lötlampe. Das Öl kann ich auch woanders hin tun. Das gute Öl fürs gute Auto. So geht es mit und mit voran. Normalerweise würde ich ja Musik hören, aber das geht im Moment nicht, denn wenn ich Musik anmache, ist die ganze Sache hier GEMA-technisch problematisch. Deswegen lassen wir das mal. Polsterreiniger fürs Auto. Dann Scheibenklar fürs Auto. Auch dahin. Und man kann an die Werkbank, das ist der Wahnsinn. So, Pfeile aufhängen. Hammer aufhängen. Hammer das auch. Haha, was ein Scherz. Wieso habe ich hier einen Hammer und noch einen Hammer? Ich habe hier zwei Hammer, der ist aber größer. Dann tue ich da den Hammer hin. Ja, so aus Gründen. Den anderen Hammer könnte ich ja in die Werkzeugkiste packen, wenn ich denn dran käme. Ich lege ihn mal drauf. Stechbeitel. So ein Stechbeitel. Messschieber. Zu Messschiebern. Druckluft. Hier oben mal einen Haken. Und der kleinen Schleifer in die Halterung. So. Sieht doch schon viel besser aus. Es wird, Leute, es wird. Dann habe ich hier noch eine. Also, ich habe hier eine Blechschere. Aber irgendwo habe ich noch eine Blechschere. Stellt sich die Frage, wo? Denn die Blechschere muss, hier ist sie. Die Blechschere muss zur Blechschere, wie sich das gehört. Was ist das? Ein Fugenkratzer, um Silikonfugen an der Badewanne oder ähnliche auszukratzen. Wahnsinn. Dann habe ich hier noch einen Adapter für den Hänger, also hier für so einen Autoanhänger von 13 Pol auf alt. Den habe ich irgendwann mal an der Straße liegen sehen. Der war ziemlich verdreckt, aber der ist auch noch gut. Ich habe den sauber gemacht und jetzt kann man den noch verwenden. Stück Messingblech, auch nicht schlecht. Messingblech kann man auch mal verwenden. So Reste, aber vielleicht mal für eine Plakette irgendwo für einen Geocache, hat man ja früher gern gemacht. Damals, als man die noch an Baum schrauben durfte, das ist jetzt ja heutzutage auch nicht mehr so ganz erlaubt. Also, es war noch nie erlaubt, Leute. Aber naja, irgendwo hat man es dann trotzdem gemacht. Oder an Bänke. Nachdem man vorher den Bankbesitzer gefragt hat, ich meine, ihr kennt ja diese Bänke, wo sowieso alle 2 Minuten irgendwelche Plaketten drauf sind, so gestiftet von Paul Schmirolanski für weiß der Geier was zum Rumsitzen. Ne? Es ist ja eh immer dasselbe. Und wie gesagt, wer fragt, dem wird Erlaubnis beschieden, oftmals oder in der Regel. Dann ist doch alles schön. Also fragt, wer viel fragt. Gut, manche sagen auch, wer viel fragt, der viel irrt. So, hier sind die Halter für diese unsäglichen Dinger. Die brauche ich natürlich noch. Da bräuchte ich eigentlich mal eine Tüte für. Und, was ist hier? Hier liegt eine Tüte rum. Das ist ja der Knaller. Dann nehmen wir doch mal diese formschöne Tüte. Ja, die Wandhalterteile, die sind natürlich ganz speziell. Die werde ich mal so, wie sie sind, hier reintun, damit ich die direkt bei den Teilen habe, die ich dann verwenden kann. Oder noch verwenden kann. Und weiter geht's. Schraubendreher. Schrauben. Bohrer aus der Standbohrmaschine. Der ist zack. Messschieber. Mal sehen, was hat denn der für einen Durchmesser? Das ist ein 6er. Der andere ist ein 5er. Man will es ja sortieren, ne? Sonst passt es nachher schon wieder nicht. Also wenn man aufräumt, ja dann richtig. Hoffen wir mal. Ansonsten hast du nachher den falschen Bohrer in der Hand Und dann hast du verkackt, weil du das Loch zu groß gebohrt hast oder zu klein. Wie auch immer. Maulschlüssel braucht man auch immer mal wieder. Insbesondere den Zehner. Aus Erfahrung, man kann nie genug Zehner Maulschlüssel haben. Ich sage es euch. Oder Ringschlüssel. Oder überhaupt. Aber Zehner. Ne? Zehner. Der wichtigste, den man haben kann, ist der Zehner. Und zuweilen der 13er, aber der 10er. Wer keinen 10er hat, hat verkackt. Ich sag's euch. Da geht nichts drüber. 10er Rules. Eine Andruckrolle. Ja, ich hatte irgendwann vor einer Weile mal was mit so einem Kantenumleimer umleimt. Und ja, dafür brauchte ich diese Andruckrolle. Was man alles so hat. Was ist das? Noch ein Bit für irgendwas. Das ist auch, ihr kennt ja diese Werbung, bitte ein Bit, ne? Wenn mir einer kommt und sagt, bitte ein Bit, dann kriegt er ein Kreuzbit oder ein Torx-Bit. Ne, Torx ist zu teuer, würde ich ihn nicht geben, aber so ein Kreuzbit oder ein Schlitzbit. Irgend so ein Bit eben, ne? Einfach so, weil er hat ja danach gefragt und dann kriegt er das auch. Ganz einfache Geschichte. Den habe ich auch schon gesucht, neulich. Das ist so ein Bohrungsentgrater. Das ist gut, wenn man den hat. Und das hier ist ein komisches Ding, das war aus der alten Lupenleuchte, als die abgebrochen ist. Das ist ein Stück Metall, aber das kann man dann ja mal getrost wegwerfen. Ich sagte wegwerfen. Falls mal irgendeiner meine Holde sieht, sagt ihr, ich habe etwas weggeworfen. Das glaubt die sonst nicht. Und die hört ja meinen Podcast nicht, deswegen kriegt die das dann nicht wirklich mit, dass ich das auch getan habe. Achtung, zuhören. So, in die Spänetonne. Ich habe etwas in die Spänetonne geworfen. So, was ist das? Ein Körner. Der kommt zu den Körnern. Wo sind denn die anderen Körner hier? Das ist übrigens noch so ein Körner, den habe ich damals selber gemacht, als ich in der Ausbildung war. Selbst gedreht und dann selbst gehärtet, selbst angelassen und jetzt körnt er. Das ist gut. Körner. Auch wichtig. Dann habe ich hier noch so Haltedingsis für eine Glasplatte. Die gehörten auch zu diesem Badezimmer. Ich auch mal hier irgendwo hinlegen. Naja, kann man ja vielleicht noch brauchen. Das ist eine Pappe von einem Rohrschneider. Was? Nee. Das ist einfach nur Pappe. Das schmeißen wir mal weg. Das schmeißen wir auch weg. Dann habe ich hier noch 12 Taschenlampen von der älteren Dame. Da muss ich mich bei Gelegenheit mal drum kümmern, aber die sind, glaube ich, nicht zu retten. Da sind Batterien drin ausgelaufen. Eignet sich vielleicht noch als Microcache, aber viel mehr wird man damit nicht machen können. Leider. Ah, hört ihr das? Jemand ist auf Toilette. Gut zu wissen. Dann kommen die Haltenupsis in die Workbench. Dann sind die auch von der Arbeitsplatte weg. Die Kiste zuklappen. Ja, und dann habe ich noch ein Problemchen. Es ist nur ein kleines Problem, aber es ist ein Problem. Ich habe hier so ein Glashalter. Das war ein Halter für einen Zahnputzbecher. Dann ist der Zahnputzbecher irgendwann wohl kaputt gegangen und man hat ein Glas da reingestellt. Mutmaßlich feucht und... Hey, das ist ja der Knaller, hat funktioniert. Mutmaßlich feucht und das hat sich da drin verklemmt. So, jetzt hier in der trockenen Werkstatt hat sich das Holz ein wenig zusammengezogen und siehe da, es ging immer eigentlich noch nicht raus, aber jetzt habe ich mal die guten schweinsledernen Schutzhandschuhe genommen, um mich nicht zu verletzen, falls das Glas bricht. Und schon bei einer kleinen, leichten Bewegung hat sich's geöffnet und zack, war es auf und das Glas war raus. Und ich kann den Halter wieder verwenden. Das ist ja toll. Da kann man so eine Glasscheibe reinstellen. Dann hat man so eine Art Seifenhalter. Das ist doch was Tolles. Ja, was man alles so hat, muss man sich ja aufheben können. Da tue ich mal hier hin. Ich habe Dingsies. Kann ich das Glas der alten Dame wiedergeben? Das kann sie ja wieder draus trinken oder eine andere Zahnbürste reinstellen. Das ist ja jetzt für sie eine Möglichkeit. Bevor ich jetzt den Schraubstock auf den Bohrmaschinenhalter packe, warum stoße ich mir hier den Kopf? Und warum habe ich, Idiot, hier ein Kabel mitten in den Weg gehängt? Das kann man doch woanders hin tun. Zum Beispiel hier hinten. So. Oder ich nehme das dahin und das hier hin. Ich habe hier so eine Leine an der Decke gespannt, da kann man schon mal Dinge hinhängen oder was zum Trocknen aufhängen. Und ja, manchmal hängt es dann zu tief und dann hat man es im Köpfchen. Das ist dann auch Mist. Sollte man nicht machen. Aber jetzt hängt der Haken, den ich hier habe, so hoch. Das ist ein Haken, den habe ich mal aus Alu gemacht. Den kann man irgendwo rüberwerfen, einen Karabiner reinfriemeln vorher und ein Seil durchführen. Das ist ganz praktisch. So klettertechnisch, aber naja. Weiter geht's. Achso, was wollte ich denn machen? Ich wollte saugen. Ja, jetzt gibt's wieder Lärm. Tut mir ja leid. Aber, weil wenn man's macht, macht man's halt einmal richtig. Dann ist es auch einmal sauber. So. Ich mach nochmal Lärm. Schraubstock drauf. Festschrauben. Prima. Haben wir das auch. Sieht doch schon viel besser aus hier. Ich habe hier übrigens noch Schraubenreste von Voss-Margarine. Wem es was sagt. Ein Staubtuch. Dreckig. Werfe ich weg. Eine alte Socke. Voll mit Öl. Werfe ich auch weg. Mit Öl und Fett. Braucht kein Mensch mehr. Vor allen Dingen, man muss ja bei Gelegenheit wieder mal ein paar Socken mit Löchern aussortieren. Dann hat man ja neue. Ne? Aber so für irgendwas zu befetten. Boah, guck mal. Ich habe hier noch diese Fliegenfänger. Kennt ihr diese ekligen Fliegenfänger, die man irgendwie an der Decke hängen kann und dann zieht man die so runter und dann bleibt da dieses Viehzeug dran kleben? Mhm. Die habe ich mal irgendwann im Urlaub gekauft, weil wir in so einer Hütte waren, wo so Fliegen waren. Ja, ich habe nur einen gebraucht, der war wirklich eklig. Und jetzt ist der hier. Also die beiden anderen sind noch hier, weil, naja, vielleicht kann man die ja noch brauchen. So, hier ist eine Spannklemme. Kantenumleimer, selbstklebend. Da ist nichts mehr drin. Warum habe ich denn hier die Pappe noch? Was ist das? Ah, die Rechnung fürs Öl. Da habe ich mal von erzählt, ne? Von dem schönen Öl für mein schönes Auto. Damals, an das ich dann dran gekommen bin. Ja, das hatte was. Ein altes Sägeblatt. Kann man auch nicht brauchen. Und einen Schaschlikspieß kann man auch noch brauchen. Langsam, also langsam, verstehe ich ja wirklich, wie dieser eine Polkappe für eine Batterie. Die tue ich mal zu dieser Batterie. Autobatterie. Ja, ich verstehe jetzt langsam, wie Leute dazu kommen. Wo habe ich denn diese... Verstehe ich nicht, die hatte ich doch mal irgendwann irgendwo anders. Wie Leute dazu kommen, da sind die ganzen. Aha. Ich habe meine Schraubenschlüssel wieder gefunden, die ich länger vermisst habe. Ich verstehe jetzt langsam, was die Leute an diesem Aufräumen-Podcast finden. Weil der Aufräumen-Podcast selber, also für die Menschen, die da zuhören, ist ja vielleicht eher so. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, ich höre den ja nicht. Sorry, das ist ein Geständnis, ja. Man muss ja auch mal was gestehen können. Ich habe es hiermit getan. Ich höre den Einschlafen-Podcast. Den auch nicht. Schöne Grüße an Tobi. Nein, ich höre den Aufräumen-Podcast nicht. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber ich verstehe, warum der den macht. Möglicherweise. Also, ich mache ihn ja jetzt auch. Nicht unter diesem Label, sondern ich mache den jetzt... weil ich halt hier bin und gerade aufräume. Und ich finde Gefallen daran, zu reden, während ich hier aufräume, weil das vertreibt so ein... Eine alte Batterie. Das vertreibt so ein bisschen die Zeit. Die ist sogar ausgelaufen, ist das ekelhaft. Das vertreibt so ein bisschen die Zeit. Und vielleicht hat der eine oder die eine oder andere sogar noch was davon, hier zuzuhören. Ja, aber für mich ist das schön. Stifte, ein Messer. Damit habe ich neulich das Styropor geschnitten, was ich an die Hauswand gemacht habe. Und hier habe ich noch so ein Rohling für eine Domcoin. Da müsste ich jetzt was länger ausholen. Ich habe seinerzeit, als die Geocoins aufkamen und der Long Tom Silver, Gott hab ihn selig, das ist auch wieder so ein Spruch, ne? Gott hab ihn selig. Ich bin ja nicht gläubig, wie alle wissen. Aber ja, sagt man dann schon mal. Oder vielleicht auch nur, um darauf hinzuweisen, dass die Person bedauerlicherweise verstorben ist. War ein Verlust für die Gemeinschaft, ja. Der und der Toto, die hatten ja damals diese Domcoins gemacht. In verschiedenen Auflagen, die gab es dann immer zu irgendwelchen Events. Und das war auch immer sehr schön. Und das Zeug war ja immer ziemlich teuer. Deswegen bin ich dann hingegangen irgendwann mal und habe gesagt, ja, dann mache ich halt so eine Domcoin selber. Und habe ein Video gemacht, wie ich diese Scheibenenteiser, der braucht doch auch nicht hier hin. Habe ein Video gemacht, wie man eine Domcoin schmieden kann am Grillkamin. Das gibt es bestimmt auch noch irgendwo im Netz. Quasi als Hommage daran. Und das ist der Rohling und eine Schwarz-Weiß-Kopie, die ich damals dafür verwendet habe. So findet sich alles wieder. Das ist toll. Oder auch nicht toll. Machen wir das hier auch mal sauber. Das Messer. Was nehmen wir denn zum Messer sauber machen? Silikonspray? Nein. Bike-Reiniger. Man könnte den Bike-Reiniger verwenden. Zweiradreiniger. Mhm. So, mal gucken. Dieser Zweiradreiniger, dieses Messer sauber machen. Ey, das geht ja super ab. Ich meine, ich werde das Messer eh nicht mehr für Brot benutzen. Das ist nämlich zu dick und auch kurz. Und ich habe oben ein besseres. Aber mal grundsätzlich, ne? Wo wir jetzt bei Brotmessern sind. Zu dicke Brotmesser sind ja scheiße, weil die hartes Brot nicht vernünftig schneiden können. Auch wenn sie einen Wellenschliff haben. Dann gibt es diese Messer, die sind meistens immer nur für Rechtshänder geeignet. Auch wieder so ein Ding. Die haben nämlich den Wellenschliff nur auf einer Seite. Und wenn man das in der anderen Hand benutzt, dann, Trommelwirbel, kriegt man schräg geschnittene Scheiben. Weil dazu passt es dann nicht. Und mittig ist eigentlich eher selten, dass man mal so ein Messer hat, was man mittig verwenden kann. Das ist dann auch wieder scheiße. Die Leute machen sich sehr wenig Gedanken um viele Dinge. Das ist schade, aber ist nun mal so. So, das ist eine. Das war eine Lampe. Das ist das Kabel von dem Dremelersatz. Das brauche ich jetzt hier erstmal nicht. So. Und das von der Lampe, das könnte ich hier reintun. Weil dann hätte ich hier zur Not auch mal Licht. Funktioniert sogar die Lampe. Das ist schön. Das ist so eine Lampe. Das war eine ehemalige Schreibtischlampe meiner Holden. Da sind Aufkleber drauf. Jetzt ist einer abgegangen. Grizzlybär. Ah, das ist ein Sammelbär einer. Das ist ja Popkultur. Das ist ein Sammelbär der Marke Haribo. Sammelbär Nummer 11. Total vergilbt. Der Kleber hält nicht. Das Ding ist komplett zugeklebt mit irgendeinem Scheiß. Was ist da noch drauf? Ist das hier Take Z oder? Nee, aha. Und Nonni. Nonni oder Nanni. Silvia Seidel. Have a nice trip, Alf Roxette. Ich habe da noch nie so drauf geachtet. Ich habe das Ding nur hier hingehängt. Ja, weil sie funktioniert ja noch. Man kann sie ja noch brauchen. Und alles, was man ja noch brauchen kann, ist ja mal gut. Zum Beispiel diese Zahnbürste hier, die kann ich auch in dieses Glas stecken. Steckt zwar schon eine drin, aber hey, es ist halt eine Glasbürste, eine Zahnbürste. Und ja, so eine Zahnbürste ist gut brauchbar. Ich hatte hier aber irgendwo doch noch mal so ein Ding, wo ich alte Batterien reingeschmissen habe, die auch schon ausgelaufen sind, um sie zu sammeln, weiß doch der Geier, so eine Scheiße. Ich muss die nachher mit nach oben nehmen. Zu den toten Batterien. Jetzt werde ich hier nochmal ganz kurz saugen. Da bin ich hier schon wieder ein Stückchen weiter. Fertig gesaugt. Könnte ich auch mal drüber putzen. Wenn ich denn einen Reiniger hätte. Ein Glasreiniger. Ich werde den teuren Scheibenreiniger natürlich nicht nehmen wollen. Vielleicht habe ich ja hier noch was. Irgend so ein. Das ist Grillreiniger, den nehme ich besser auch nicht. Eine Flasche. Früher hieß das Zeug Sidolin streifenfrei. Da ist noch ein D-Mark-Preis vom Spar drauf. 4,49 Mark. So alt ist die Flasche. Die ist von. Steht hier ein Abfülldatum drauf? Nee. Keine Ahnung. Ich habe da eine Pri-Lösung drin. Weil der Spraykopf noch funktioniert. Könnt ihr euch das vorstellen? Man hat hier eine Flasche, die ist aus D-Mark-Zeiten. Ich finde hier echt nicht, von wann die ist. Da hat er wohl auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum, der Scheiß. Aber der Sprühkopf funktioniert noch. Bei den heutigen Flaschen kannst du das vergessen. Da ist die Flasche in der Regel, also das ist jetzt nicht auf diese Marke bezogen, sondern generell, ne? Da ist die Flasche noch halb voll, da ist der Sprühkopf schon kaputt. Ganz schlimm und sind diese unsäglichen Eistauflaschen, ne? Die sind auch richtig schade. Braucht man auch nicht. So. Ja, ist der Hammer. Meine Werkbank ist gut. in dem Bereich, wo man Werkbanken kann, in Ordnung. Sind da natürlich noch, ich habe hier Christbaumkugeln. Alte Christbaumkugeln, was soll ich mit dem Scheiß? Ach, die habe ich mal von einem Adventskranz gekratzt. Von Frau, aber nicht dieses Jahr. Die sind auch von, dieses Jahr, jetzt haben wir 25, nein 24. Die müssen aus 23 sein. Da könnt ihr mal sehen, wie oft ich hier aufräume. Also, die kann ich ja noch brauchen. Ja, kann man alles noch brauchen, ich weiß. Die kann ich ja noch brauchen, weil vielleicht kann man die mal draußen an der Trasse zu einem anderen Baum hängen und dann wundern sich die Leute, die den Baum geschmückt haben, was das für Kugeln sind, weil die haben sie ja nicht reingehängt. Das ist doch mal was Neues. Ja, das hatten wir noch nicht. Das können wir mal machen. So, was habe ich hier? Naht- und Reparaturkleber für Tapeten. Den brauche ich noch. Natürlich wäre der sinnvoller bei der Tapetenrolle, aber hey, man kann nicht alles haben. Zu der komme ich im Moment auch schlecht hin. Was ist das? Wand- und Deckenacryl. Ich habe ja einen Kram, das ist toll, aber wahrscheinlich ist das schon alles tot. Was ich bräuchte, wäre noch ein bisschen Spachtelmasse die Tage, weil Spachtelmasse ist deswegen wichtig, weil ich ja da noch ein Bastelprojekt habe. Aber der Tisch fürs Bastelprojekt ist eher so, wie soll ich sagen, da kommt man jetzt so nicht dran. Das ist, also im Sitzen arbeiten ist im Moment schwierig. Im Stehen hier ginge, aber ich würde schon gerne da, wo auch die Lötstation ist, die neue Lampe hinhängen. Ja, da muss ich gleich mal gucken. Also zuerst ist mal wichtig, dass wir hier die Hütte sauber haben und aufgeräumt und dann geht's ja weiter. Was habe ich hier noch? Silikonentferner, der ist noch wichtig. Ein Glas, Klarlacklasur, eingetrocknetes Farbgeschiss und eingetrocknetes Farbgeschiss. Die Dinger tue ich mal weg in Richtung Entsorgung. Der Silikonentferner ist natürlich wichtig, den brauche ich noch. Für diverse Lackiergeschäfte und dann geht es irgendwann weiter. Das ist doch hier schon mal was. Also hier ist jetzt aufgeräumt. Black & Decker Plastic Parts Pack. Aha, weiß keiner, wofür das jemals war. Das ist ein Zettel, Senkschrauben, Bohrer, Gewindestange M5, Rohr DN50, Senkschrauben M5x30, Sicherungsmuttern M5x6, Bohrer 4,2, Schraube M4x30, M5 und M4. Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben M5 und M4. Das war mal ein Projekt. Ich wage mich zu erinnern. So, haben wir das auch. Yay, fertig ist. Die eine Hälfte ist jetzt in Ordnung. Jetzt müsste ich mich mal um die andere kümmern. Jetzt sauge ich erstmal diesen Stuhl ab, sonst kann ich mich auf den nicht draufsetzen. Das ist der alte Bürostuhl, der immer so gequietscht hat, bevor ich den neuen bekommen habe, der jetzt auch quietscht. Dieser scheiß Bürostuhl hat ja den Nachteil, der hat ja diesen ergonomischen Sitz. So ein Sitz, der vorne so zwei Beinkuhlen hat und in der Mitte so eine Erhöhung. Und ihr glaubt ja gar nicht, wie unangenehm so eine Erhöhung in der Mitte ist für männliche Genitalien. Es ist schlimm, ich sag's euch. Es ist einfach nur schlimm. Aber was willst du machen? So, diese beiden Brettchen muss ich aufheben, die sind wichtig. Toll, jetzt habe ich den Kantenumleimer gefunden, von dem ich eben die Packung weggeworfen habe. Vielleicht habe ich sie ja noch. Sie ist ja nur im Müll. Da ist sie. Ah, Kantenumleimer. Ja, tun wir den doch da rein. So. Und dann kommt er zu dem Kantenumleimer, den wir auch noch irgendwo haben. Da hinten ist er doch. So, prima. Na gut. Wieder was gerettet. Was ist das? Der Wellness-Duschkopf. Was ist das? Ach so, das ist von den Möbeln noch, die Beschreibung. Da müssen wir auch mal bei gucken. Museumsplan. Industriemuseum Kupfermühle. Museumsplan. 3 Hallen voller Geschichte und Technik. Kann ich bestätigen, ist sehr schön. Die Karten noch. Eintrittskarten. Rettet die Bienen. Ja, hier habe ich noch Saatgut. Das ist auch schön. Das kann ich ja dann im Sommer mal aussäen. Rettet die Bienen. Saatgut, das ist gut. So, und das Kupfermühlezeug könnte ich ja ins Büro tun nachher, weil, kann ich auch mal drüber erzählen, wenn ich es nicht schon habe. Da war ich mal im Urlaub. Hier habe ich Speckstein. 0,6 Kilo Speckstein. Und was habe ich hier? 0,4 Kilo Speckstein. Speckstein, könnt ihr euch erinnern? Am allerersten Big Brother. So, das hier sind die, die kann ich ja auch wegwerfen. Das sind die Reststücke vom, obwohl, ich habe mir mal den Kühlschrank repariert mit Ersatzteilen. Und das hier sind die Reste, ach, die hebe ich besser nochmal auf, wenn die unteren Scharniere auch kaputt gehen. Hier ist eine Bonduelle Erbsen- und Möhrchendose, die ist auch vorteilhaft. Da kann man dann ein Signal reintun. Fange ich wieder an, Zeug aufzuheben. Wo war ich? Achso, bei Big Brother. Am ersten Big Brother Haus, da waren ja hier dieser Jürgen und der Slatko, wage ich mich zu erinnern. Das war ja schon damals so ein Ding mit dem ersten Big Brother Haus. Jetzt kriege ich hier das Holzding nicht da rein, ohne dass es runterfällt und mich tötet. Verdammt, der Scheiße hier. Entschuldigung. Und der Slatko und die, die mussten ja da alle irgendwelche Aufgaben machen oder erfüllen. Und unter anderem mussten sie irgendwelche Figürchen, ich glaube Schachfiguren oder so, aus Speckstein frickeln. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch daran. Speckstein lässt sich übrigens sehr schön bearbeiten, aber man sollte die Stäube nicht einatmen, wie ich so hörte. So, was ist das hier? Eine Lampe, ja, eine Tischleuchte, die ist auch nicht toll. Ich habe hier einen Krempel, das ist die wahre Pracht. Schnellspachtel. Mhm. Guck mal an. Schnellspachtel, schnell trocknend. Taugt der noch? Der sieht schon ziemlich eingetrocknet aus. Ich habe doch hier irgendwo ein Holzstäbchen. Tja, funktioniert. Da haben wir auch schon die erste Lösung für mein erstes Problem. Den werden wir dann mal hier stehen lassen. Der wird nämlich jetzt bei Gelegenheit noch wichtig. So, was ist das? Cashewkerne, Blechdose. Auch noch eine Blechdose. Hier ist auch noch eine. Ja, interessant, ne? Also die Markendosen für Cashewkerne, die rosten nicht. Und die andere Dose hier von einer, die ist schon fast durchgerostet. Hammer. Das Weißblech. Könnte ich eigentlich zu den Stahlspänen schmeißen. Ihr habt's gehört, ich habe was weggeworfen. So, hier ist noch eine durchgesägte China-Kladde. Und eine durchgesägte China-Kladde ist, Trommelwirbel, genau, ein Geocaching-Logbuch für einen Small. Was ist hier drin? Hä? Ach ja, das muss ich auch noch reparieren irgendwann mal. Das ist von der Holden aus dem Kindergarten, so ein Dingsi. Und das hier ist ein Halte-Dingsi für irgendwelche Gewürze. Das wollte ich mal draußen beim Grill irgendwie dran bauen. Tja, und das hier ist auch irgendein Halter für irgendwas. Ich weiß doch der Geier, für was der ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wo ich ihn hin tue, das weiß ich jetzt auch nicht. Da oben vielleicht. Da ist noch Platz. Wahrscheinlich war der auch da oben. Und als sie dann hier die Leitung verlegt haben, habe ich es runtergenommen, weil da oben Platz sein musste. Zweirad-Chrom-Polish. Das tue ich mal zu dem Zweirad-Kram. Dann habe ich hier Schminke-Acrylfarbe vom Malen. Die gehört eigentlich zu den Farben in dem Kasten. Mal gucken. Ich habe da nämlich so einen Kasten, wo ich die Malfarben drin habe. Das ist so ein Kasten, der ist irgendwie auch gleichzeitig eine Art Staffelei. Da habe ich auch Pinsel drin und so ein Zeug. Das ist mal wichtig. Dann habe ich die hier weg. Kann ich die Palette mal sauber machen. Und die Pinsel auch. Und die mal zu den anderen Pinseln tun. Weil das ist auch so ein Ding. Ne? Pinsel sind gut, wenn sie denn sauber sind. Wenn sie nicht sauber sind, ist es scheiße. Deswegen, was ist das? Glucocheck. Ist jetzt nicht wirklich meine Baustelle. Und hier ist noch in einem Ständer eine Rose vom Rosenkavalier. Früher hieß der mal Cologne Kescher. Und dann habe ich hier noch einen Halter für eine Fahrradflasche. Habe ich von irgendeinem Fahrrad abgefrickelt. Die könnte auch zum Fahrradzeug. Jetzt ist immer noch die Palette so dreckig. Die Spritzflasche mit dem Reiniger ist ausgelaufen, das ist doof. Tja, was jetzt? Ich denke mal warmes Wasser. Obwohl die Acrylfarbe sich bei warmem Wasser ja nicht auflösen wird. Aber vielleicht unterwandert das warme Wasser die Farbe. Und dann wird sie ja wieder sauber. Weil Lösemittel geht nicht. So, heiß Wasser erzeugen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Draußen scheint die Sonne. Da kann ich jetzt bedenkenlos auf den Knopf drücken. Denn das ist ja mal so ein Ding mit Handwaschpaste. Das ist auch, glaube ich, nicht mehr. Leck den Scheißdreck. Die ist auch schon tot. Das hier, das kommt zu den Chemikalien. Armor All, so wichtig. Hier war rote Farbe drin, das muss ich auch noch aufheben. Das muss auch sauber werden, so leid es mir tut. Das habe ich damals für den Leuchtturm gebraucht. Eine alte Musikkassette, BASF Chrome Maxima 2, 90 Minuten. Ich wäre ja gespannt, was da drauf ist, aber ich habe Angst, die irgendwo reinzutun, wenn die hier so lange lag. Das ist mit Sicherheit nicht gesund für jedes Gerät, was ich noch habe. Ein Steckdosen-Kindersicherungs-Nupsi, den heben wir auch noch auf. Ja, aber das Ding muss ich gleich sauber machen hier, dieses Farbtöpfchen aus der Farbpalette. Früher zu Airbrush-Zeiten hatte ich noch unweit von hier den Knauber. Und der Knauber, der hatte so ziemlich die ganze Schminkepalette und noch eine ganze Menge Zubehör. Was ist das hier? Das war mal ein Teil von dem Leuchtturm, die Balustrade, die ist gestorben, ja. Aber seitdem es den nicht mehr gibt, gibt es da auch diese Schminkezeugs und das alles nicht mehr. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil ich habe das ganze Zubehörzeug doch sehr gern gehabt und auch sehr oft benutzt. Und jetzt habe ich halt in der Richtung nichts mehr. Ich habe hier zwar noch viele alte Projekte am Start, die ich nicht zu Ende geführt habe, traurigerweise. Da muss ich dann bei Gelegenheit auch nochmal dran. Aber was willst du machen? Die Sache mit dem Aufräumen, ne? Ich habe das ja erzählt. Aber wir kommen ja hier langsam, aber sicher weiter. Hier habe ich noch einen alten Stecker aus CB-Funkzeiten für das Koax-Kabel. Der geht auch noch. Heißt, der funktioniert noch. Und hier habe ich ein Filmdöschen, ein echtes, von einem 36 Bildfilm APX 100. Ihr wisst Bescheid, ne? It's not trash, it's a geocache. Deswegen, das wird noch was. Eine 40 cm Wasserwaage. Für da, wo man mit der großen nicht hinkommt. Ja, die kriege ich jetzt nicht in meine. Das ist doch scheiße. In die große Werkstattkiste. Weil da was anderes drauf liegt. Aber jetzt. So. Fertig ist. Ey Leute, es wird. Ich sehe Licht. Licht am Ende des Tunnels. Vogelfutter habe ich noch für draußen. Waren auch noch keine Mäuse dran. Kann ich ja noch Vögel füttern. Dieses Jahr. Was ist das? Ein Tronic T4X Car und Motorbike Charger. Aha. Das war der, der kaputt war. Bedauerlicherweise. Den müsste ich mal auseinanderschrauben, um zu gucken, wo sein Problem ist. Oder ich gebe ihm einem Elektriker meines Vertrauens, dass der das dann mal macht. Weil ich weiß nicht, der hat eine Folientastatur und die arbeitet nicht so, wie sie eigentlich arbeiten sollte. Das ist doof. Ich habe mir dann mal einen neuen gekauft irgendwann. Nützt nur nichts. Aber zumindest das Stromkabel, was da dran ist und die Klemmen, die kann man ja verbrauchen oder nochmal gebrauchen, wenn noch alles andere im Arsch ist. Packen wir es mal ein. Original-Verpackung. Und dann tun wir das auch irgendwo hin, wo die anderen sind. 3 Jahre Garantie. Ich habe das Ding in den 3 Jahren, wo es Garantie hatte, wahrscheinlich 5-mal gebraucht. War wahrscheinlich auch nicht teuer. Egal. Der kommt dann nach... mal da oben hin. Wurscht. So ist das, wenn man keinen Platz zum Aufräumen hat. Das ist ein anderer Raum und ein anderer Raum ist eine andere Baustelle, ne? Ich muss mich jetzt erstmal primär hier rum kümmern. Hier rum, Lirum, Löffelstiel. Eine Lampe von einem Fahrrad. Was ist das? Winterpotpourri-Duftöl. Ach du Scheiße. Ein Winterpotpourri-Duftöl. Das macht bestimmt Kopfschmerzen, wenn man das in so eine Duftschale tut. Früher waren ja Duftschalen furchtbar trendy. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Duftschalen. Und ich habe hier Pettlinge, bis der Arzt kommt. Leute, das ist ja geil. Ich kann noch so viele Geocaches legen. Und dann sind hier sogar noch, noch mehr von diesen Steckern. Und ein gelber Textmarker, der funktioniert auch noch. Und hier habe ich mal einen Pettling umgeschmolzen, dass es ein Mikro-Pettling wird. Also Der ist nur noch 2 Zentimeter lang. Da kann man ein kleines Logbuch reintun. Wahnsinn, oder? Ich komme manchmal auf Ideen. Das ist der Knaller. Die sind nur schlecht zu verkaufen. Ja, ist halt so, ne? Wenn wir da oben hin tun, dann quietscht das bei einer anderen Tür. Ein Kompass. Den hatte ich früher in mein Auto geklebt. So ein Kompass eben, wie man das hatte im Golf. Damals, als es noch kein GPS gab, da klebte man sich dann irgendwelche Sachen in seine Ranzkarre, um die Ranzkarre irgendwie so ein bisschen aufzuwerten. Hier habe ich noch einen Palm-Switch. Manch anderem wird das was sagen. Ein Palm-Switch für eine Druckerschnittstelle. Da kann man dann entweder den einen oder den anderen Drucker umschalten. Der Palm-Switch. So wichtig. Den braucht heutzutage keine Sau mehr. Ich heb ihn einfach nochmal auf. Man weiß ja nicht. Vielleicht da passt er nicht rein, da auch nicht, hier nicht, da nicht. Was ist denn das hier für ein Krempel? Da könnte er, ja, ja, da fällt er nicht drin auf. Man hat ja immer so Schubladen und so Dingsies, wo man Sachen reintut. Das hier ist von einer alten Lampe. Halterungen. Ich muss das mal woanders hinstellen, damit ich hier gleich putzen kann. Noch ein Paddling. Noch mehr Möglichkeiten. Ich könnte die natürlich alle zu den anderen Paddlingen tun. Ich habe eine ganze Kiste voll. Das könnte helfen. Was ist das? Ja, das Ding habe ich auch mal gebastelt. Das ist eine Schlaufe. Die kann man an der Angel festmachen. Und da macht mir hier unten eine Strippe dran. Also praktisch ein Drahtseil durch eine Metallhülse. Und wenn man dann das Ding um irgendwas an einem Baum packt, kann man einfach die Schlaufe zusammenziehen und hat es dann fest. Was ist das hier alles? Jo. Das ist noch so ein Projekt, habe ich mich auch nie drum gekümmert. Ich habe mir irgendwann mal aus dem Sport, Modellbausport, We are ready to race. Half shaft center front and rear external splined, internal splined metal und joints. Das sind quasi so kleine Kugellager, aus denen man sich ein Gimbal bauen kann. So ein Teil, um eine Kamera drauf zu frickeln, damit die immer in der Waagerechten bleibt. Das ist toll. Ich habe das Ding nur nie gebaut. Ich wollte es immer mal, hab's aber nicht. Ja, wie mit so vielen Dingen, die man anfängt und dann nicht zu Ende führt. Leider. Aber jetzt, wo ich das Zeug hier habe, kann ich ja da irgendwann nochmal dran. Was ist das hier? Ein Pfennig, 5 Pfennige und nochmal 5 Pfennige. Ich habe 11 Pfennig. Echte. Von damals. Geld. Wahnsinn. Plastischälchen. Das ist auch aus irgendeinem Set. Das kann ich noch brauchen. Die Frage ist, wo? Dann eine Kurbeltaschenlampe. Gucken wir mal. Wenn sie geht, geht sie. Bei Kurbeltaschenlampen ist es ganz wichtig, dass man mit einer konstanten Geschwindigkeit kurbelt. Nicht mal schneller und mal weniger schnell. Das sollte dann auch eine Minute sein. Die wird auch viel schwerer mit der Zeit, weil da der ganze Strom reingekurbelt wird. Scherz. Ist jetzt mal egal, ob sie voll ist oder nicht. Ich klicke drauf. Die geht. Das ist der Hammer. Die funktioniert. Ich habe eine Kurbeltaschenlampe. Ja, bisschen schmodderig, aber da hole ich mir jetzt ein kleines bisschen Armor All. Ist auch so ein Ding. Wenn irgendwelche Geräte, ich sag einfach mal Geräte, wie beispielsweise so ein Zoom H6 mit dieser dollen haptischen samtigen Kunststoffoberfläche anfängt zu kleben, ist das richtig scheiße. Und bevor sowas anfängt zu kleben, weil vielleicht irgendein Weichmacher rausgeht, nimmt man sinnvollerweise irgendein Präparat, was dem Kunststoff Sachen zurückgibt, die der Kunststoff unbedingt braucht, wenn er klebt. Und das ist auch schon so siffig. Tja, und das sollte man natürlich tun, weit bevor das Kleben anfängt. Das ist das Problem. So. Ich hatte das bei einer Kamera gehabt, hatte ich damals auch, glaube ich, schon mal erzählt. Bah, jetzt klebt sie echt wie die Sau. Ich hätte sie staubig lassen sollen. Wenn man das vorher macht, dann fängt das Kleben nicht an. Also ich habe zum Beispiel meinen Zoom auch mit diesem Präparat eingeschmiert. Und bei der Kamera, das war eine Canon, eine alte, da waren die Griffe so besaut. Bei der 300D, das war die erste digitale, die rausgebracht haben. Da sind so Griffschalen schwarze dran und die waren auch richtig scheiße. Nach einer Weile und klebt, naja. Auf jeden Fall, die waren das Problem. Und was da super hilft, ist Armor All, Tiefenpfleger, bekannt aus dem Autosektor, aus dem Reinigungssektor. Hat man früher immer gern genommen, nur den Originalen, den habe ich leider nicht mehr gefunden, so wie der eigentlich sein sollte. Aber da gibt es jetzt so noch so ein paar andere ähnliche Produkte, auch von dieser Marke. Allerdings muss man eben das Wasser auf die Palette laufen lassen. Das Heiße, das Tolle. In der Hoffnung, dass es hilft. Auch hier das Plastikding sie. Ja, das heißt jetzt ein bisschen anders, aber die Marke ist halt geblieben. Gibt es so in verschiedenen Varianten, so wie ich das jetzt neulich irgendwo in einem Baumarkt gesehen habe. Ist aber egal. Wichtig, es funktioniert. Wenn ihr das nicht richtig rauskriegt im Vorfeld, also wenn das schon klebt, geht mit Spiritus diese verklebte Schicht runter. Muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man die Teile abbauen kann, ist es natürlich sinnvoller. Aber wie gesagt, mit Spiritus kriegt ihr diese Klebeschicht runter und danach mit Armor All einschmieren. Oder ein Teil der Klebeschicht runter, Armor All drauf und nachher wieder mit Spiritus weitermachen. Vielleicht in 2 oder 3 Anwendungen. Aber wenn das Zeug einmal runter ist, dann ist danach auch alles gut. Mein Tipp, wenn ihr diese samtigen, klebrigen, ekligen Oberflächen habt, das habe ich auch bei so einem Gaff von Damm. Für die, die nicht wissen, was ein Gaff ist, das ist so ein Haken. Mit dem kann man Fische aus dem Wasser ziehen, so größere wie ein Hecht oder so, die man nicht unbedingt in so einen Kescher tun will. Und das ist so ein Faltgaff. Wenn man das ein bisschen umbaut und den Haken abmacht und vorne eine Spitze dran tut, dann hat man so einen schönen Stocherstock zum Geocachen. Und die Griffe von diesem Faltgaff, die sind auch dieses haptisch schöne Zeug, was dann irgendwann das Kleben anfängt. Es ist zum Kotzen. Ne? Da machen Leute dann sowas drauf, ganz toll, ohne drüber nachzudenken, dass sich die Käufer dann nach 10 Jahren einen Wolf ärgern, weil es so eklig wird. Und wenn das dann im Schrank gelegen hat, ist es dann noch viel ekliger, weil alles, wo es drauf gelegen hat, dann auch so klebt. Sauerei. Naja. Aber es gibt ja Kardanwelle, Mitte, vorn und hinten. Das ist hier von dem, für den Gimbal habe ich sogar noch die Rechnung, der Knaller. Ja, müsste ich dann irgendwann mal irgendwo hin tun. Na gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier so viel Platz, dass ich theoretisch mein Bauprojekt starten könnte. Jetzt habe ich hier noch einen Stift, der noch schreibt. Ja, dann kann man den ja noch verwenden. So, was ist das? Es ist hier so viel Kram. Ich weiß nicht, ich habe ja auch noch so viele Blechdosen und so Zeug. Das ist, wie viel Müll sich hier echt im Laufe der Jahre ansammeln kann. Das ist zum Kotzen. Gummi, der gerissen ist. Kabelbinder. Okay, 2 Kabelbinder. Kann man zusammen noch für was Längeres nehmen oder so auseinander machen. Zum Wegschmeißen zur Schade. Ich fass es nicht. Dann ist hier noch eine Schreibtischlampe. Die braucht wahrscheinlich auch keine Sau mehr. Ich habe zu viel Kram. Ich ersticke im Müll. Ach, und hier ist dann die fertige Coin noch, die ich damals gemacht habe. Und dann habe ich nochmal versucht, irgendein Blechteil in Plaster einzubauen, um damit eine Art Coin zu produzieren. Alles Müll. Auf was für Ideen man so kommt im Laufe der Zeit. Hier gibt es eine Menge Krempel. Und dies ist ein Lufthansa. Ein Messer aus der Lufthansa. Wäre das mal irgendwann? Ich war es nicht. Es ist hier. Ich kann es nicht ändern. Ein Dynamo. Das Licht von einem Rad. Also ich habe hier einiges von einem Fahrrad abgebaut, was ich dann hier rumliegen habe. Könnte ich auch zu dem Fahrradkram tun. So sieht es doch aus. Wobei ich werde das wahrscheinlich nie mehr an irgendein Fahrrad bauen. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht fange ich ja aus übertriebener Langeweile. Ihr kennt das, ne? Man ist in Rente, hat übertriebene Langeweile und wegen dieser übertriebenen Langeweile weiß man mit sich selber nichts anzufangen. Ich glaube nicht, dass mir das passiert, aber man weiß es ja nicht. Und dann fängt man in so einem sozialen Laden an, der irgendwelche Fahrräder repariert. Möglicherweise. Kann ja sein. Und dann kommt einer, der hat nicht viel Geld oder die haben noch so ein altes Fahrrad und da ist dann so eine Lampe dran und dann hast du das Ersatzteil. Geil oder geil? Seht ihr? Das ist der Punkt. Also wenn man dann noch was hat, ist ja nicht schlimm, ne? Also kann man ja alles nochmal brauchen. Meine Frau würde sagen, hey, du bist so bescheuert. Ja, bin ich tatsächlich, was das angeht. Aber hey, was soll ich machen? Ich bin, wie ich bin. So, das ist hier ein Pferd. Und dieses Pferd hat einen abgebrochenen Fuß. Das kommt aus dem Kindergarten. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte versuchen, den irgendwie anzukleben und dann von unten einen Bolzen reinzuschrauben. Das wollte ich auch schon seit 12.000 Jahren machen, aber habe ich noch nicht. Ich werde dieses Pferd jetzt in einen Druckverschlussbeutel tun, der hier zufällig rumliegt. Und in ein Regal werfen, dass ich in der Regel kaum dran gehe. Aus dem Leben, aus dem Sinn. Und dann gucken wir mal, was mit dem Regal in ein paar Jahren sein wird, wenn ich dieses Regal aufräume. Ein Geocache-Logbuch. Bitte nicht entfernen für Schloss Gimborn. Mhm. Und hier ist noch ein altes Logbuch für den Bruchsteinhügel der Holden. Das ist auch eine Halterung für irgendwas am Fahrrad. Aber weiß der Geier, das werfen wir weg. Das andere heben wir noch auf. Ich hebe immer so alte Logbücher auf, ne? Viele Leute schmeißen sowas ja weg. Vielleicht auch das Sinnvollste, aber ich hebe die Scheiße eben auf. Warum auch immer. Ich sag dir, es ist schlimm, wenn man Müll nicht wegwerfen kann. Hier ist noch so Reste von einer Gummimatte. Aber da habe ich seinerzeit Dichtungen rausgeschnitten. Ja, kann man nochmal brauchen, weil zum Dichtungen rausschneiden. Das kleine Stückchen Moosgummi werfe ich allerdings weg. Das kann man nicht mehr brauchen. Muss nicht jeden kleinen Scheiß aufheben. Was hatte ich hier mal gezeichnet? Eine Halterung mit Schlossschrauben und bla blub. Das hier ist Ben, Wohnraumsystem. Das schmeiße ich auch weg. Ich weiß nicht, für welches Regal das war. So, was haben wir hier? Jagd und Hund, Open Air, 22. bis 24. Juni 2012. Ausstellerausweis, ratet mal. Damals, ja, für Geocaching.com waren wir auf der Jagd und Hund. Was ist das? Weißes Papier. Weg den Scheiß. Also beim Aufräumen kommen ja auch manchmal Workzone, Alu-Rollwagen, ja, den habe ich noch. Kommen ja auch manchmal noch so Erinnerungen hoch, ne? Über längst vergangene Sachen, weil man dann irgendeinen Krempel findet, der einen an damals erinnert. Finde ich schön. Also manchmal hat Aufräumen ja auch was. So, was ist dies hier? Das ist ein. Aha. Das ist von einem Spanngurt. Da ich ja weiß, wie man einen Spanngurt benutzt, lassen wir das. Und das hier ist Deutsche Messe Hannover. Nord, Hamburg, Berlin, Messe Nord. Ey, das ist noch von der Aktionsbühne. Landesjägerschaft. Ey, da passt mal auf. Das ist ja. Jetzt muss ich mich setzen, Kinders. Ist ja geil. Das ist ja geil. Die Spannung steigt. Ihre Reservierung im Kongresssystem. Buchungsnummer, so. Das ist schön. Da ist die Anfahrt. Da ist der Messeplan. Hier ist, wo unser Stand war. Ich glaube, das war die Sache Fichtendickung Mais. Genau. Info Geocaching. Da, wo wir aufbauen. Das ist der Hammer damals. Das hebe ich auf. Das ist witzig. Das war damals, als wir in diesen Holzhackschnitzeln, diese Brandschutzmittel geschwängerten Holzhackschnitzel, von denen wir Kopfschmerzen kriegten, weil da dieses Mittel ausdünstete. Also das war, ja, da hatte ich auch von erzählt, das ist der Hammer gewesen. Aktionsbühne der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. in Halle 17, Donnerstag, 6. Dezember, 10.30 Uhr, offizielle Eröffnung, Hannöversche Jagdhornbläser. 12 Uhr, Bläsergruppe der Jägerschaft Zeven, 12.15 Uhr, Jagdhunde, 13 Uhr, Bläsergruppe der Jägerschaft Zeven, 13.15 Uhr, Greifvögel. 14 Uhr Bläserchor Burgwedel-Tönse, 14.15 Uhr Jagdhunde, 15 Uhr Sicherheit im Umgang mit der Motorsäge, bekannte Marke, 15.45 Uhr Bläserchor Burgwedel-Tönse, 16 Uhr Greifvögel, 16.30 Uhr Verlosung für Jagdscheininhaber, Tagesziehung Bläserchor Burgwedel-Tönse, Freitag, 7. Dezember, 10.30 Uhr Jagdhornbläsergruppe Springe, 10.45 Uhr Jagdhunde. 11.30 Uhr Jagdhornbläsergruppe Springe. 11.45 Uhr Greifvögel. 12.45 Uhr Jagdhornbläsergruppe Springe. 13 Uhr Wild auf Wildbret. Zubereiten eines Wildgerichts vom Norddeutschen Jäger DLV. 14.15 Uhr Bläsergruppe Fisbeck. 14.30 Uhr Jagdhunde. 15.15 Uhr Sicherheit im Umgang mit der Motorsäge, bekannte Marke. 15.45 Uhr Bläsergruppe Fisbeck, 16 Uhr Greifvögel, 16.30 Uhr Verlosung für Jagdscheininhaber Tagesziehung Bläsergruppe Fisbeck. Samstag, 8. Dezember. 10.30 Uhr Jagdhorn Bläsergruppe Lüchow-Dannenberg. 10.45 Uhr Greifvögel, 11.30 Uhr Jagdhorn Bläsergruppe Lüchow-Dannenberg. 11.45 Uhr Jagdhunde, 12.45 Uhr Jagdhornbläsergruppe Lüchow-Dannenberg. 13 Uhr Wild auf Wildbret, Zubereiten eines Wildgerichts. 14.15 Uhr Jagdhornbläserchor Das große Freie. 14.30 Uhr Jagdhunde. 15.15 Uhr Sicherheit im Umgang mit der Motorsäge. 15.45 Uhr Jagdhornbläserchor Das große Freie. 16 Uhr Greifvögel. 16.30 Uhr Verlosung für Jagdscheininhaber. Tagesziehung Jagdhornbläserchor Das große Freie. 17 Uhr Verlosung Wettbewerb Jungjägertag. Sonntag, 9. Dezember. 10.30 Uhr ratet. Bläsergruppe Hameln-Pyrmont. 10.45 Uhr Greifvögel, 11.30 Uhr Bläsergruppe Hameln-Pyrmont, 11.45 Uhr Jagdhunde, 12.45 Uhr Bläsergruppe Hameln-Pyrmont. Wild auf Wildbret, zerwirken von, nein, das steht da, nee, da haben sie die Zeile versaut. 13 Uhr Wild auf Wildbret, zerwirken von Wild und Weiterverarbeitung zu Spezialitäten. 14 Uhr Tierstimmenwettbewerb. 14.45 Uhr Greifvögel. 15.15 Uhr Sicherheit im Umgang mit der Motorsäge. 15.45 Uhr Bläsergruppe Dwergte. 16 Uhr Jagdhunde. Verlosung für Jagdscheininhaber. Tagesziehung. 16.30 Uhr Sonderziehung. Ziehung des Hauptpreises. Bläsergruppe. Kann ich nicht lesen. Da war der Druck zu Ende. So sieht's aus. Das war damals das Rahmenprogramm in der Halle und wir waren dabei, total zugedröhnt von Holzhackschnitzeln. Ja. Ja, aber das gab auch sehr viel Raum für Erzählungen, Geschichten. Das war toll. Ach, hier ist dieses. Hier ist die Zeichnung von der RAM-Halterung für die Kamera. Was ist das? Ach. Wie man eine Fahrradkette zusammenbaut. So, das kann weg. Ist Müll, Müll, Müll, Müll. Noch mehr Müll, ganz viel Müll. Unterleg-Dingsies, die heben wir auf. Die kommen in die Resteschublade. Das werfen wir weg. Sandisk, Müll. Unterlegholz. Ah, das liegt hier am Haus. Also wir haben ja hier so ein Haus. Meine Fresse. Fertighaus sind die Böden schon mal ein bisschen komisch und da musst du immer irgendwo überall mal was unterlegen, so ab und zu. Und ja, genau das tue ich dann oftmals mit Holz. Oh, und da muss man dann auch das Holz haben, um das machen zu können. Was ich hier gemacht habe, weiß der Geier. Aber heben wir nochmal auf. Geocache-Inleger, Einleger. Das ist Müll. Komm, das ist alles, das kann ja alles weg. Hier ist noch eine Filmdose als Geocache von GC2RMGT. Könnt ihr mal gucken. GC2RMGT. Eine Dose. Ein Mikro von damals. It's not trash. It's a Geocache. Ja, jetzt kann ich gleich wieder saugen. Dann habe ich diesen. Boah, hier sind noch ganz winzige Schrauben. Fast am Tisch festgeklebt. Von irgendwelchen Elektro-Dingsies. Sprengring. Noch eine winzige Schraube. Die tue ich mir hier zu dem Elektro-Dingsie-Zeug. Wer weiß. Irgendwann kann man es vielleicht nochmal gebrauchen. Und eine Schlauchschelle. Das hier ist alles Müll. Das heben wir noch auf. Das ist von einem. Müll. Müll. Ein Dübel. Ein Nagel und noch so ein Kettchen von einem TB. Dann haben wir es ja fast. Was habe ich denn hier noch? Also, das war noch von der Domcoin. Jagd und Hund, Festhalle 3a, kulinarischer Treff. Warte mal, das geht ja hier noch weiter. Messe Westfalenhalle Dortmund. Ein Pott Kaffee bei Kauf eines Brötchens gültig täglich bis 11 Uhr. Den habe ich gar nicht mitgenommen. Und ein 0,3 Liter Getränk ihrer Wahl bei Verzehr eines Mittagessens. Ach so, die Mittagessen, die waren so teuer. In Halle 3b Shopping und Aktionen. Geländewagenparcours 4x4 Revier mit Testfahrten, Shoppingwelt rund um die Jagd, Eventfläche mit Live-Aktionen, Indoor-Flintenschießanlage, Greifvögel-Flugschauen, Casting- und Fliegenfischen-Workshops, Jagdgebrauchshunde in Aktion und Lernort Natur. Inklusive, Trommelwirbel, Geocaching. Das steht da aber nicht. Warum wohl nicht? Was habe ich hier? Herzen öffnen. Beliebtesten Melodien aus aller Welt. Oh, eine CD. Das ist ja der Hammer. Da ist denn da alles drauf? Guantanamera von Trini Lopez. Wann wird's mal wieder richtig Sommer von Rudika? Ich hab wann wird's mal wieder richtig Sommer? Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Gott hab ihn selig. Ja, ja, alter Spruch, ich weiß. Was ist das? Besamush, Javier Albarran und Mariachi Duo. Ach ne, kenn ich nie. Malaika von The Vikings, kenn ich auch nicht. Junge, komm bald wieder nach Haus von Freddie Quinn. Cool. Take Me Home, Country Roads. Oh, von den Countdown Singers. Die Countdown Singers, Take me home, Country Roads, to the place that I belong. Oder so ähnlich. Domenica Elunedi von Angelo Branduardi. Und Tulpen aus Amsterdam von Rudy Giovanni. Ich kenne nur weiße Rosen aus Athen von der... Ja, weiß, weiß, weiße Rosen aus Athen sagen mir, komm recht bald wieder. Oder so ähnlich. Was ist da noch? El Condor Pasa von Pablo Carcamo, Butterfly von Daniel Gerard, Ein Schiff wird kommen von Dörte Kollo. Dörte oder Dörte? Dörte Kollo. Und Morgens um 7 von James Last. Herzen öffnen vom Deutschen Roten Kreuz. Die CD, der Knaller. Vielleicht muss ich mir die irgendwann echt mal anhören. Ich meine, gibt ja so Tage, da trinkt man gern mal was. Und dann hört man sich halt so eine knallermäßige CD an. Ja, was habe ich hier? Also ich habe hier echt noch den Rohling und die Vorlagen von der Domcoin. Das ist der Wahnsinn. Das sind alte Geschichten, aber hey, die haben so viel Geschichte. Also... Was Geocaching angeht, da ist so viel Sentimentalität drin. Lux Tools. Man beschreibt auch kein Mensch. Und hier habe ich zwei große Kölsch. Hotel-Restaurant zum Hähnchenhäuschen. Das war damals, wo wir unsere ersten Hähnchen-Events gemacht haben. Cool. Das ist auch Geschichte damals. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier die Vorlage von der Cheops-Pyramide für... Ich hatte mal ein TB... Und der sollte die große Pyramide in Gizeh bereisen. Und die Geschichte ist ja allgemein bekannt oder kann man auch nachhören, die habe ich ja schon tausendmal erzählt. Aber hier, ich musste die also ja öfters mal nachproduzieren, beziehungsweise, es waren im Endeffekt am Schluss 3 TBs unter der gleichen Nummer, weil immer welche verschwunden sind, dann sind sie irgendwann wieder aufgetaucht und jetzt habe ich alle hier zu Hause. Ist eine sehr nette Geschichte für Geocacher. Wer sich das anhören möchte, das gibt es auch bestimmt irgendwo auf Radio KRD erzählt oder man sucht sich ganz einfach unter meinem Account diesen TB raus und da ist die Geschichte dann auch nochmal beschrieben, irgendwie so. So, jetzt muss ich aber mal kurz saugen und wenn ich gesaugt habe, dann kann ich weiter putzen. So, und dann habe ich habe hier das Skript für den Videofilm. Also, für den Videofilm von der Coin. Liebe Leute, soll ich euch das vorlesen? Mache ich. Das lese ich euch, aber nicht hier vor, sondern nachher. Nicht via Lavalier, sondern nachher von dem guten Mikrofon. So, ihr könnt euch den Film natürlich angucken. Also, da ist der Text mit Video gesprochen. Aber für die Leute, die das einen Scheißdreck interessiert, das ist ja nur auch ewig her und warum auch nicht. Das sind halt so alte Geschichten, die kann man ja mal breit treten. Und vielleicht hat ja irgendjemand vor, in nicht allzu ferner Zukunft da ein Remake von zu machen. Das heißt, dann kommt irgendjemand und macht einen gnadenlos coolen Film. Wie mache ich meine Geocoin selbst. How to make a dome coin am Grillkamin. So, jetzt muss ich hier mal neues Zewa aufhängen. Ich habe mir nämlich irgendwann auch mal einen Zewa-Halter gebaut. Zewa ist Popkultur. Das kann auch jedes andere günstige Küchenrollen-Zeugs-Dingsi sein. Kokett habe ich hier selbst gekauft. Kann man maulen, aber ich habe es selbst gekauft. Deswegen darf ich hier was sagen. Jetzt gehe ich hier einmal mit wieder mit dem Priel-Zeug drüber. In der Hoffnung, dass das sauber wird. Ja, die schöne grüne Schneidematte, herrliches Teil, dreckig wie die Sau, aber man kann das Grün wieder erkennen. Ich habe es auch extra umgedreht seinerzeit, damit die Skalierung nicht ganz so dreckig rüberkommt, aber es sieht trotzdem scheiße aus. Jetzt werde ich aber erstmal den Tisch sauber machen und dann gehe ich nochmal über die andere Seite der Schneidematte und dann drehe ich sie um. Und dann sind wir da auch sauber. Ja. So. Wahnsinn. Ich habe eine halbwegs, nicht allumfassend überall, aber eine halbwegs aufgeräumte Werkstatt und kann hier wieder was machen. Das heißt, ich kann gleich meine Lampe, meine neue Lupenlampe aufbauen. Hier. Und dann kann ich an meinem Bastelprojekt, was ja ein zeitlich engeren Rahmen hat, wie ich euch bereits erzählt habe, weitermachen. Hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Jetzt habe ich hier natürlich diese komischen Lampen, die im Endeffekt fast keine Sau mehr braucht, weil ich die nehme hier nur Platz weg. Aber wo tue ich die hin? Tun die es denn? Die hier geht schon mal nicht. Gut, liegt vielleicht am Leuchtmittel, weiß der Geier. Dann haben wir hier noch eine, die geht. Die lasse ich dann mal da. Und das Ding hier, dieses dimmbare Gerüst von, ach komm, scheiß der Hund drauf. Man kann ja auch mal was wegwerfen, ich brauche die nicht mehr. Kann ich alles aufheben. Ich habe auch keinen Bock, das irgendwo einzustellen. Ja, hier ist ziemlich viel Bastelzeug, das ist ein Trauerspiel. Aber was soll ich machen? Dann wollen wir jetzt die Schneidmatte nochmal auf der schönen Seite sauber machen. Besser ist. Dann drehen wir sie wieder rum, damit die bedruckte Seite mit den Parallelen oder den Schnittlinien nicht so dreckig wird und man die dann verwenden kann, wenn man sie wirklich mal braucht, ohne alles, was man drauflegt, einzusauen. Ja, schön. Es ist der Wahnsinn. Ich kann anfangen, hier zu arbeiten. Das ist ja toll. Dann hole ich jetzt mal die Lampe von oben und guck mal, wie die so ist. Das ist doch schön. Ich könnte natürlich die eine Lampe jetzt theoretisch bei mir ins Büro stellen. Aber hey, da hätte ich ja eigentlich gerne lieber eine... Ich kann auch mal ein Rollo hochziehen. Die Sonne scheint, der Schnee ist runter. Hurra, hurra. So, dann komm mal mit. Meine neue Lupenleuchte, das ist toll. Ich habe das so lang aufgeschoben. Aber bin ich froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Das Aufräumen. Und alles nur, weil ich ja dieses Bastelprojekt habe. Das bringt einen schon weiter. Ja, doof nur. Wo mache ich denn das jetzt fest? Ich müsste ja eigentlich mit der Halterung für die Lampe hinter den Tisch. Und da komme ich jetzt aber nur schwierig hin. Oder ich habe hier einen Kabelschacht. Da kommen Kabel raus. Da könnte ich natürlich auch dran. Das wäre noch eine Möglichkeit. So. Probieren wir es doch mal, da dran zu gehen. Vielleicht funktioniert es. Das wäre cool, wenn das hier... Da ist natürlich dann ein bisschen dieses... Ja, wir schauen mal, wenn das klappt. Doof ist nur, da brauche ich eine kleine Unterlage. Scheißdreck. Also, das ist auch so ein Ding, ne? Wenn immer alles Mögliche runterfällt, weil irgendwo was nicht so ist, wie es sein soll. So, jetzt ist hier so eine Kante. Aha. Und das hinter der Kante, ja, ich versuch's mal. Dann das Ding hier wieder rein. Passt jetzt gerade so nicht wirklich ganz, aber egal. Die Spannung steigt. Jetzt ist natürlich diese Lampe hier, die stört jetzt. Die Lampe brauche ich hier wirklich nicht mehr, weil da ist jetzt die Lupenlampe. Kabel raus. Kann ich die woanders hin tun? Ah, komm mal mit, Lampe. Du kommst jetzt mal dahin. Fast verletzt, egal. Sehr schön. Das sieht schon mal gut aus. Was jetzt fehlt, ist die Beleuchtung. Hier ist ein Netzteil. Das kann man da anschließen. Und der Vorteil ist, hatte ich ja schon gesagt bei dieser Lupenleuchte, dass wenn das mit dem Netzteil ist und das Netzteil geht kaputt, kann man einfach ein x-beliebiges Austauschnetzteil nehmen und das alternativ da anschließen und siehe da, dann wird es auch wieder funktionieren. So, was habe ich denn hier noch für ein... Aha, hier mal ein bisschen die Stecker ein bisschen umtauschen. In der Hoffnung, dass das passt. Naja, nee, leider nicht. Also doch in die Mitte. Und da hinein. Die Spannung steigt. Ich muss mich setzen. Leute, hier der Lampenkopf. Ich drehe mir das jetzt. Ich hoffe, ich weiß, wie rum. Drehe mir das jetzt. Sollte doch hier drehbar sein, oder? Ja, es ist drehbar. Etwas schwierig, aber es ist drehbar. Lampe leuchtet. Wow, das ist schön hell. Da bin ich ja mal arg zufrieden. Und ja, das geht da schlecht. Oder von oben rüber. Da muss man da ein bisschen gucken. Ja, die Position ist natürlich nicht ideal, leider, weil da ist die Lötstation. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Oder ich müsste da was tauschen. Ja, der Lötkolben ist im Weg. Das ist bedauerlich. Kann ich jetzt so direkt nicht ändern. Also das ist dann... Oder ich müsste eine Ecke von dem Brett entfernen, dass ich hier besser schwenken kann. Weil ich müsste sonst sehr tief schwenken. Und dann komme ich da nicht wesentlich höher. Wobei, ja, geht auch. Ist halt eine gewisse kleine Einschränkung. Aber hey, das ist dann so. Aber man kann hier, und das ist auch eine schöne Vergrößerung, das gefällt mir sehr, mit dem Licht, da kann man gut arbeiten. Da kann man was sehen. Ja, aber es ist trotzdem scheiße. Wenn ich da vorne rangehe, es wäre besser. Also leider ist diese... Das ist nicht schön. Ja, das Regalbrett ist im Weg. Das ist nervig, aber nicht zu ändern. Es sei denn, ich mache das nicht mittig, sondern schiebe das einfach ein Stück rüber. Wenn es belastet ist, passiert ja dann wahrscheinlich nichts. Und dann habe ich da etwas mehr Platz und Freiraum. Aber es wäre besser, wenn die Lampe wirklich von der Seite käme. Was sie jetzt so direkt nicht tun kann. Und hier vorne kann ich sie nicht hinmachen und da kann ich sie auch nicht hinmachen. Ja, das probiere ich aber jetzt einfach aus. Da hole ich mir jetzt den passenden Bit. Und dann gucken wir mal, wie das so wird. Das muss ja irgendwie... Hallo? Das kriegen wir doch hin. Rausgeschraubt. Rausgeschraubt. Stück rüber geschoben. Muss ich mal gucken, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Aber, ah, da. Okay, schon gefunden. Jetzt geht besser. Ja, so kann man es machen. Okay. Problem gelöst. Schraube rein. Zack. Fertig. Sehr schön. So kann ich hier doch vernünftig mit einer Lupe umfrickeln. Ja, das ist doch toll. Hat man auch Licht. Schöne Leuchte, jetzt steht dem Basteln nichts mehr im Wege. Jetzt muss ich natürlich nur noch die Kiste hier aufbewahren, denn da ist ja Garantie drauf und wenn die kaputt geht, wäre ja schade. Also dann will ich sie original verpackt zurücksenden können. Weil es ist ja nichts besser, als irgendetwas original verpackt zurückzusenden. Dann können die dir nicht erzählen, dann ist kaputt gegangen, weil sie es unsachgemäß verpackt haben. Herr TJ, so geht das nicht. Falsch. Exakt genau so geht das, weil das ordentlich verpackt ist. Edgy Bad. Wie sieht's denn hier aus? Da war aber auch jemand am Start. Na gut. Da muss man bei Gelegenheit auch mal aufräumen. Naja. Es ist Mittag. Ich habe jetzt stundenlang aufgeräumt. Und deswegen habe ich mir jetzt auch mein Frühstück verdient. Ich schalte jetzt mal ab. Wir werden sehen, was draus wird. Ich werde das nachher irgendwann schneiden und dann schauen wir mal, ob vielleicht der eine oder interessante Soundschnipsel dabei gewesen ist. Bis dahin. Naja, merkt ihr selber, sofern ihr es bis hierhin geschafft habt. Das Ding wurde doch länger als gedacht. Nichtsdestotrotz ist Aufräumen gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Und mit dieser Bombeneinsicht endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 213 vom 23.01.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Schuldig geblieben bin ich euch ja noch das Skript von der Domcoin, das wollte ich euch vorlesen und das mache ich jetzt hier auch. Ich habe das so aufgebaut, da kommt Text, dann kommt in Klammern ein Bild oder ein Videoschnipsel, der dann eingefügt wird und dann kommt wieder Text. Ich werde dann immer in Klammern oder Videoschnipsel sagen, das überlege ich mir gleich, während ich euch das vorlese, wo an der Stelle der Videoschnipsel dann in den Text eingefügt wird. Das sind dann quasi Regieanweisungen. Das ist auch kompliziert zu erklären. Ihr hättet euch ja auch den Film angucken können, aber muss man ja nicht, ne? Wir sind hier bei Podcast und nicht bei Videocast oder so. Nu geht los. Halloa, ich bin TJ und heute zeige ich euch, wie man sich eine Geocoin selber herstellen kann. Auslöser war die Tatsache, dass ich eine der wunderschönen Kölner Domcoins von Toto und Long Tom Silver mein eigen nennen wollte, die aber leider vergriffen sind. Macht nichts, denke ich. Mit etwas handwerklichem Geschick und dem entsprechenden Werkzeug, also nichts, was einem Geocacher nicht schon bei der Geburt in die Wiege gelegt wurde, sollte so eine Coin leicht herzustellen sein. Ganz wichtig, Nicht-Geocacher lassen besser die Finger davon, denn Werkzeuge sind gefährlich und man kann böse Verletzungen davontragen, insbesondere dann, wenn man Sicherheitsregeln außer Acht lässt und die notwendigen Schutzausrüstungen nicht benutzt. Schnipsel, Totenkopf. Doch genug der Einleitungen. Fangen wir an. Als allererstes benötigt man einen Entwurf. Ich habe mir darum Fotos aus dem Internet besorgt und ausgedruckt. Schnipsel, Entwurf, Foto. So in etwa soll die Coin also nachher aussehen. Schnipsel, Entwurf, Film. Sofern ein geeignetes Stück Metall vorhanden ist, kann man den Entwurf direkt darauf übertragen. Hier ist das Stück leider zu dick und zu schmal, sodass ich es zunächst erst in Form bringen muss. Das geeignete Mittel ist das Schmieden und dazu zweckentfremde ich den Grillkamin. Ja, lieber Tom, viele Grüße an dieser Stelle, der Mann legt das Fleisch auf den Grill, steckt aber auch den Stahl in die Glut. Das kann man mit deinem Hightech-Outdoor-Kuppelgrill übrigens nicht. Wer diesen Insider nicht versteht, sollte am Rande bemerkt die Gassi-Pots hören. Eine durchaus ernst gemeinte Empfehlung meinerseits. Ich muss jetzt hier mal kurz reingrätschen. Ich weiß gar nicht, ob der Tom die Gassi-Pots überhaupt noch macht. Das war auch so ein Podcast, da ist der Tom mit diesen, wie heißen die, Kopfmikrofonen. Also man steckt im Endeffekt in jedes Ohr ein Mikro rein. Und wenn man es dann in Stereo hört, hat man das Gefühl, man ist mitten im Geschehen. Also man kann räumlich Geräusche zuordnen, weil die Mikrofone das quasi so aufnehmen, wie man es auch draußen hören würde. Wie auch immer. Und da ist er halt immer mit seinem Hund spazieren gegangen und hat, während er dann Gassi gegangen ist, über irgendwas sinniert, über irgendwas gesprochen, gleichzeitig die Umgebung aufgenommen. Also es war ein sehr schöner Podcast, aber macht schon lange nichts mehr. Tom und Larson. Larson hieß der Hund, meine ich. Auch ein Geocacher. Wie auch immer. Alte Geschichte. Auch alles leider vorbei. Vielleicht findet man die noch irgendwo im Netz. Wer weiß das schon. Zurück zur Coin. Schnipsel, Grillkamin. Doch zurück zum Grillkamin. Damit das Werkstück die optimale Schmiedetemperatur von ca. 900 bis 1000 Grad Celsius erreichen kann, benötige ich ausreichend Glut. Dann gebe ich das Werkstück bei und warte, bis auch dieses die Schmiedetemperatur erreicht hat. Zwischendurch sollte die Temperatur aber öfter kontrolliert werden. Sobald die Temperatur nun erreicht ist, man sieht es übrigens an der Farbe, kann mit dem Schmieden begonnen werden. Leider ist die Aufnahme des eigentlichen Schmiedevorgangs gänzlich misslungen. Auch wirkte sich das Martinshorn des Notarztes unpositiv auf die Aufnahme aus. Aber da es nicht so schwer ist, ein glühendes Stück Metall mit einem Hammer auf einem Amboss platt zu schlagen, zeige ich euch das einfach schematisch in diesem Ausschnitt. Mir geht es übrigens wieder soweit gut, nur die Zerstörung meiner alten Kamera schmerzt noch ein wenig. Wie dem auch sei, als nächsten Schritt übertrage ich die Form des Entwurfs auf das Werkstück und säge bzw. feile die Grundform heraus. Schnipsel, Werkstatt, Sägen, Feilen. Sobald der Rohling seine endgültige Form erhalten hat, kann mit der Detailarbeit begonnen werden. Der Profi würde nun die Details mittels feinmechanischer Werkzeuge herausarbeiten, was allerdings den Rahmen dieses Tutorials gänzlich sprengen würde. Darum zeige ich euch heute die einfache Variante. Ich habe die Fotos der Coin ausgedruckt und ausgeschnitten. Nun klebe ich sie einfach auf Vor- und Rückseite des Rohlings auf. Leider sind die Papieraufkleber weder besonders haltbar noch schmutzresistent. Damit sie beständiger werden, lackiere ich die Coin mit handelsüblichem Klarlack. Der Klarlack bildet auch eine zusätzliche Schutzschicht, sodass die Coin nicht irgendwann rostet. Auch gibt die Lackschicht der Schrift Tiefe, sodass die Reliefs besser zur Geltung kommen. Wichtig: vor der Lackierung muss die Coin noch ihre Nummer erhalten. Diese ist notwendig, damit man die Coins der Serie, die ja gegebenenfalls mehrere tausend Stück umfasst, voneinander unterscheiden und bei Groundspeak loggen kann. Ich male sie mit einem feinen Bleistift auf. Schnipsel, Bleistift. So, also nur noch rundum lackieren und zwischendurch gut trocknen lassen. Diesen Vorgang habe ich nicht gefilmt, um nicht noch eine Kamera zu schrotten. Sprühnebel auf der Linse kommt nämlich nicht gut. Fertig ist das gute Stück. Sieht doch einzigartig genial aus, oder? Schnipsel Originalcoin. Ist auch gekauft. Okay. Die Preise für ein solch vergriffenes, edles Stück sind zwar exorbitant, aber sorry, ich pack mir doch kein Do-it-yourself-Müll ins Album. Nachgemachten Plunder gibt's schließlich genug. Nee, lass mal. Da bleib ich doch lieber beim Original. Wie sieht das denn noch aus beim nächsten Event, wenn ich da mit sowas ankomme und die discovern lasse? Die lachen mich ja alle aus mit ihren dicken Alben und Coinlisten und so. Wäre fast so schlimm wie eine laminierte Kopie. Boah, nee, das geht gar nicht. Viel Spaß beim Werkeln, kaufen wünscht. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, euer TJ. Eine selbstgemachte, täuschend ähnliche Kopie einer Domcoin, Unikat, gibt es ab gleich in der Bucht zu ersteigern unter der Nummer. Hallo? Geht's noch? Natürlich nicht. Ey, ihr seid vielleicht drauf. Schnipsel, Abspann. Die Kölner Dom Geocoin. Idee und Realisierung meines Wissens Toto und Long Tom Silver in Kooperation mit... Nee, das wäre Werbung, das sage ich jetzt nicht. Wichtig, der Film dient lediglich zur Unterhaltung und ist keine Anleitung zum Heimwerken. Inhalte des Films sollten weder nachgestellt noch selbst ausprobiert werden. Das Kopieren von Gegenständen kann gegen geltendes Recht verstoßen. Produktpiraterie ist strafbar. Werkzeuge und andere Gegenstände sind grundsätzlich nur bestimmungsgemäß zu verwenden, siehe Gebrauchsanleitung des Herstellers. Eine Zweckentfremdung birgt oftmals unabwägbare Risiken. Bei der Realisierung des Films sind weder Menschen noch Kameras zu Schaden gekommen. Soweit zum Skript. Merkt er selber, ne? Ja, es ist nicht besser geworden. Also, schlecht gealtert, nicht nur das Skript, auch der, der es geschrieben hat. Naja, soweit zum Keller aufräumen.